Dies ist unsere 9. Lehreinheit zu unserem Thema die Gemeinde. In unserer vorigen Lehreinheit gingen wir bereits der Frage nach, wie das Neue Testament das Alltagsleben einer Ortsgemeinde darstellt. Zu Anfang hielten wir fest, dass es drei Initiationserfahrungen, wie ich sie nannte, gibt, durch die man überhaupt Zugang zu diesem im Neuen Testament beschriebenen täglichen Leben als Christ bekommt. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch das Wort Initiation verstehen. Eine Initiation ist etwas, das uns irgendwo hineinbringt. In der Apostelgeschichte und im Neuen Testament werden drei Erfahrungen beschrieben, die einen Menschen in das Leben des Leibs Christi einführen. Manche Leute haben den Eindruck, es gebe nur eine solche Erfahrung, andere sprechen von zwei Erfahrungen, doch das Neue Testament sagt ausdrücklich, dass es drei sind. Und in Apostelgeschichte 2,38 lasen wir, welche drei Dinge von jedem Menschen gefordert werden, der sich durch den Glauben an Jesus Christus von der Sünde ab und Gott zuwendet. Auf die Frage der Menschen, was sollen wir tun, erwiderte Petrus, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nach neutestamentlichem Maßstab gewähren also die folgenden drei Initiationserfahrungen Zutritt zum normalen Christenleben. Buße, also die innerliche Herzensveränderung, die Abkehr von der Sünde und die Unterordnung unter die Herrschaft Jesu Christi. Wassertaufe, ein äußerliches Zeugnis unserer Identifikation mit Christus in seinem Tod, seinem Begräbnis und seiner Auferstehung. Und die Taufe im Heiligen Geist, eine Erfüllung mit übernatürlicher Kraft, die uns zu effektiven Gliedern des Leibes Christi und zu effektiven Zeugen macht und zur Einheit im Leib Christi führt. Nachdem wir durch diese drei Initiationserfahrungen wie durch eine Tür in das Leben als Christ hineingekommen sind, werden wir mit vier Dingen konfrontiert, die das Neue Testament als die kontinuierlichen, regelmäßigen und alltäglichen Aktivitäten des Leibes Christi bezeichnet. Ich sagte bereits in der vorigen Lehreinheit, dass viele von uns Predigern versagt haben, indem sie den Menschen immer nur die Tür vor Augen führten, aber ihnen nie sagten, was geschieht, sobald man durch diese Tür hindurchgegangen ist. Ich glaube, das war einer der größten Fehler, der in vielen Teilen des Leibes Christi gemacht wurde. Und wenn ich konkreter werden soll, möchte ich, ohne jemanden zu beleidigen, sagen, dass dies zumindest auf die Pfingst- und Baptistengemeinden zutrifft. Wir bringen die Menschen immer wieder an die Tür. Wir sagen, da ist die Tür, dahinter ist es wunderbar. Aber wir sagen weder, was die Menschen konkret hinter der Tür erwartet, noch erklären wir ihnen, wie sie das, was hinter der Tür liegt, erfahren können. Zu Pfingsten bekehrte sich niemand dadurch, dass er die Versammelten in Zungen reden hörte. Doch als Petrus aufstand und das Wort predigte, wurden 3000 Seelen überführt und sie bekehrten sich. Wenn wir das Zungenreden pflegen, aber die Predigt und den Dienst am Wort vernachlässigen, werden wir in puncto Bekehrung nicht viel erleben. Ich erwähnte bereits, dass Petrus sagte, der nächste Schritt nach der Bekehrung sei die Taufe. Es heißt in Apostelgeschichte 2,41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Es scheint, als hätten sich auch 3000 Menschen taufen lassen. Klar ist auch, dass sie zudem noch die Taufe im Heiligen Geist empfingen, was für das Leben als Christ im Neuen Testament als Norm galt. Man ging davon aus, dass sie jedermann offen stand. In Apostelgeschichte 2,42 werden diese vier kontinuierlichen Aktivitäten erwähnt, mit denen wir in unserer vorigen Lehreinheit bereits begannen und die wir heute fortsetzen werden. Wir lesen in Apostelgeschichte 2,42, sie fuhren beharrlich fort. Wir haben es nun also nicht mehr mit den ersten, einführenden und einmaligen Erfahrungen zu tun, sondern mit Dingen, die regelmäßig und immer wieder getan werden. Sie fuhren beharrlich fort in der Lehre der Apostel. Ich sage noch einmal, dass hier mit Lehre keine Doktrin und kein vollendetes Lehrsystem gemeint ist. Vielmehr setzten sie den Prozess des Lehrens und Gelehrtwerdens fort. Zitat weiter: Und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das waren die vier grundlegenden, ständig vorhandenen Grundfesten des Alltagslebens: Gelehrtwerden, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebete. In unserer vorigen Lehreinheit wies ich darauf hin, dass, sobald jemand zu Christus kommt und vor allem, sobald jemand im Heiligen Geist getauft wird, gesunde, biblische, positive Unterweisung von herausragender Bedeutung ist. Römer 6,17 beschreibt die Lehre als eine Form, in die Neubekehrte gleichsam hineingegossen werden, damit sie selbst die richtige Form annehmen. Diese Form der Lehre, in die ein Neubekehrter hineingegossen wird, ist für den Rest seines Lebens als Christ von entscheidender Bedeutung. Denn wenn die Form falsche Eigenschaften aufweist oder ihr bestimmte Merkmale fehlen, wird dieser Neubekehrte in gewisser Hinsicht geistliche Mängel und Defizite haben. Die Form der Lehre entscheidet über das Produkt, das als Konsequenz dessen, dass der Neubekehrte dieser Lehre unterzogen wird, letztendlich herauskommen wird. Die zweite Grundfeste des Gemeindelebens ist Gemeinschaft. Etwas miteinander teilen. Wir hielten auch fest, dass Gemeinschaft das Endziel des Evangeliums ist. Gemeinschaft ist kein Mittel, kein Weg, sondern ein Ziel. 1. Korinther 1,9: Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Die Formulierung "in die Gemeinschaft" weist darauf hin, dass dies das Ziel ist. Johannes sagt in 1. Johannes 1,3: Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der Bericht des Neuen Testaments soll uns Gläubige in die Gemeinschaft der Apostel hineinführen. Diese Gemeinschaft ist, Zitat, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft heißt, die Dinge Gottes und unseres Herrn Jesus Christus miteinander teilen. Wir sagten, diese Gemeinschaft erstrecke sich auf alle Lebensbereiche, auf den geistlichen, den finanziellen, den materiellen Bereich. Sie pflegten die Gemeinschaft zu Hause, in verschiedener Art und Weise, und sie lebten als Gemeinschaft, die die meisten Dinge des Lebens miteinander teilte. Ich sagte auch, die Gemeinschaft sei der Ort der geistlichen Geburt. Wie es heißt: Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wenn wir keinen Ort der geistlichen Geburt haben, wird auch im Leib Christi nichts Geistliches entstehen. Entscheidend sind nicht Projekte oder Programme. Vorrangig ist die Gemeinschaft. Und aus der Gemeinschaft heraus werden die Projekte und Programme Gottes geboren werden. Doch wenn wir uns ohne Gemeinschaft auf Programme und Projekte ausrichten, haben wir nur das, was fleischlich ist, und das Fleisch wird niemals Geist hervorbringen. Meines Erachtens gibt es deshalb so viele fleischliche und überaus anstrengende Aktivitäten im Leib Christi unserer Zeit und so wenig, das echtes geistliches Leben in sich hat, weil die Menschen nicht am Ort der geistlichen Geburt sind, das heißt am Ort der Gemeinschaft. Die dritte Komponente des Gemeindelebens, mit der wir uns in der vorigen Lehreinheit schon ein wenig beschäftigt haben, ist das gemeinsam Essen. In einigen Bibelausgaben steht dafür das Wort Brotbrechen. Das liegt zum Teil daran, dass die Plymouth Brethren und andere Gruppierungen dies mit dem Abendmahl in Verbindung gebracht haben. Das ist deren Meinung, doch ich als Griechischstudent und Dozent bezweifle, ob die Urgemeinde dies unter Brotbrechen verstand. Ich glaube nicht. Es handelt sich hierbei vielmehr um den ganz normalen Ausdruck dafür, dass man miteinander isst. Darum geht es hier, um das gemeinsame Essen. Das war die dritte grundlegende Aktivität der Urgemeinde. Als Gott mir meine Augen für dieses Thema öffnete, staunte ich nur so darüber, wie viel man in der Apostelgeschichte über das gemeinsame Essen findet. Aufgrund meines pfingstlichen Hintergrunds hatte ich mir angewöhnt, Essen generell für etwas ziemlich Ungeistliches und gemeinsam essen für das Charakteristikum einer fleischlichen Gemeinde zu halten. Ein Prediger sagte einmal verurteilend, die Gemeinde ist vom Obergemach ins Speisezimmer gegangen. Doch als ich das Neue Testament genauer unter die Lupe nahm, sah ich, dass so eine Bemerkung unangemessen ist, denn die Jünger gingen tatsächlich vom Obergemach ins Speisezimmer und sie blieben dort und versammelten sich jeden Tag zum Essen um den Tisch. Ist das nicht bemerkenswert? Ich möchte die Abschlussverse von Apostelgeschichte 2 vorlesen. Apostelgeschichte 2, 46 und 47. Sie beschreiben, was letztendlich dabei herauskam. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot oder aßen zu Hause, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Hier wird uns ein Bild der Gemeinde vor Augen gemalt, die im Sieg lebt, im Geist wandelt und Gemeinschaft pflegt. Wo pflegten sie die Gemeinschaft? In ihren Häusern. Jeder Esstisch wurde zu einem Ort der Gemeinschaft, einem Ort des Gebets und einem Ort des Lobpreises. Die Ungläubigen sahen die damaligen Christen nicht im Tempel, denn die Ungläubigen gingen nicht in den Tempel. Die Ungläubigen sahen sie bei sich zu Hause. Was sie an den Christen sahen, das sie selbst auch haben wollten, sahen sie bei den Christen zu Hause. Im Großen und Ganzen werden die Ungläubigen nie in die Gemeinde kommen, um herauszufinden, was wir dort haben. Wenn wir unsere Waren nur in unseren Gemeindehäusern anbieten, werden die meisten Ungläubigen nie zu sehen bekommen, was wir haben. Ein Prediger sagte einmal, Jesus sagte, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Der größte Scheffel, unter den viele Christen ihr Licht stellen, ist ihr Gemeindehaus. 95% der Unbekehrten werden nie herausfinden, was dort drinnen vor sich geht. Wenn wir nur dort zeigen, was wir in Christus haben, werden wir die Ungläubigen nicht erreichen. Doch was in unseren Häusern vor sich geht, was sich dort abspielt, wird ihnen sehr schnell auffallen. Und ich garantiere euch, dass auch die Leute hier in der Umgebung seit Beginn unserer Lehrserie fragen, was ist nur dort in dem Haus los? Was sollen all die vielen Autos, die hier parken? Was tun die dort heute Abend? Warum heizen sie den Swimmingpool? Es wird nicht lange dauern, bis euer ganzes Viertel hier darüber spricht. Nicht, weil etwas in einer Episkopalgemeinde oder in einer presbyterianischen Gemeinde oder in irgendeiner anderen Gemeinde getan wurde, sondern weil etwas geschieht, das die Menschen bei sich zu Hause glücklich macht. Und ich sage euch eins, die meisten amerikanischen Christen, ja die meisten Amerikaner, sind bei sich zu Hause nicht sehr glücklich. Es gibt heutzutage nicht viele Menschen, die sich in ihren eigenen vier Wänden glücklich fühlen. Eine wirklich glückliche Familie, wo sich die Leute aneinander freuen und gemeinsam den Herrn preisen, fällt auf wie ein bunter Hund. Die Menschen werden sagen, was ist denn bei denen los? Und das ganze Viertel wird es wissen. Ich würde sagen, dass das, was bei den Christen zu Hause geschieht, derzeit vermutlich das stärkste Zeugnis für die Unbekehrten ist. Es gibt Häuser in diesem Viertel, vor denen man an bestimmten Abenden der Woche auf der Straße keinen Parkplatz mehr bekommt. Warum? Weil die Menschen zusammenkommen, sich aneinander freuen und sich über den Herrn freuen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen, die ihr Christsein nur in Gemeindehäusern und Kirchen praktizieren, dies nicht genießen, sondern eher aushalten. Davon bin ich überzeugt, aber es soll keine Kritik sein. In Apostelgeschichte 20,7 wird uns noch ein Bild der Urgemeinde vor Augen gemalt. Paulus ist auf Reisen und macht in der Stadt Troas oder Troja Halt und bleibt sieben Tage dort. Es heißt, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen. Ich glaube, sie waren nicht versammelt, um Abendmahl zu feiern, sondern lediglich, um miteinander zu essen. So wie es hier formuliert wird, gewinnt man den Eindruck, dass es etwas völlig Normales und nichts Außergewöhnliches war. Sie taten das regelmäßig. Das gemeinsame Essen ist wirklich von großer Bedeutung. Ich sagte bereits in unserer vorigen Lehreinheit, dass wir in Afrika mit dem Problem konfrontiert waren, dass es zwar in der Theorie Gemeinschaft zwischen den schwarzen und weißen Christen gab, aber nicht in der Praxis. Wir suchten nach Möglichkeiten, dies zu ändern, und ich glaube, der Herr zeigte uns, dass sich dies ändern würde, wenn wir die afrikanischen Christen zu uns nach Hause einladen würden. Und wenn wir auch noch mit ihnen gemeinsam essen würden, würde sich die Situation noch weiter verbessern. Ich muss sagen, dass dieser Schritt bei einigen unserer Missionarskollegen auf Widerstand stieß, aber wir erreichten damit, was wir bezweckten. Auf diese Weise entstanden ganz neue Beziehungen. Wenn man mit anderen Menschen isst, bekommt man auch eine andere Einstellung zu ihnen. Man wird selbst verändert, die anderen werden verändert, Beziehungen werden verändert und die Atmosphäre ändert sich. Dies gilt umso mehr, wenn man sich die in der Bibel üblichen orientalischen Gepflogenheiten vor Augen führt, denn im Orient schloss man mit dem Menschen, mit dem man gemeinsam aß, im Prinzip eine Art Bund. Wenn man die Gastfreundschaft eines anderen in Anspruch nahm, hatte man seinem Gastgeber gegenüber eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, gegen die nur äußerst gemeine und unwürdige Menschen verstießen. Wie sich Judas bei seinem Verrat an Jesus verhielt, war der Inbegriff der Niedertracht. Zuerst gemeinsam mit Jesus essen und ihn anschließend verraten. Dieser reichte ihm das Brot, Judas nahm es und ging anschließend hinaus, um ihn zu verraten. Nach biblischem Maßstab gemessen war das der Gipfel der Niedertracht. Jesus nimmt in Johannes 13 an diesem Punkt Bezug auf Psalm 41,10. Lesen wir kurz Psalm 41,10, denn dies ist eine Prophetie über den Verrat an Jesus. Der Psalmist sagt: Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Jesus bezieht diese Worte auf Judas, indem er diesen Vers zitiert. Das war der schlimmste Verrat überhaupt, mit jemandem zu essen und anschließend hinauszugehen und ihn zu verraten. Gott bringt sein Volk in der Gemeinschaft rund um den Tisch zusammen, damit wir ab diesem Zeitpunkt des gemeinsamen Mahls loyal zueinander sind. Wir werden nicht mit unserem Bruder essen und ihm ins Gesicht schauen, und ihm die Hand schütteln und sagen: Gott segne dich, Bruder, und dann hinausgehen und anfangen, über ihn zu tratschen und zu klatschen. Wenn wir das tun, machen wir uns in gewissem Maße etwas schuldig, dessen sich auch Judas schuldig machte. Dasselbe gilt natürlich auch für das Abendmahl. Ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, als würde ich das Abendmahl gering achten. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, erneuern wir unseren Bund mit Jesus und mit allen anderen, die gemeinsam mit uns das Abendmahl nehmen. Wir verpflichten uns zur Loyalität gegenüber Jesus und gegenüber unseren Glaubensgeschwistern. Deshalb werden in 1. Korinther 11 auch derart schwere Strafen über all jene ausgesprochen, die unwürdig das Abendmahl feiern. Denn damit machen sie sich des Verrats schuldig. Das ist dasselbe, wie einem anderen ins Auge zu schauen und nur darauf zu warten, bis er einen den Rücken zudreht, damit man ihm das Messer in den Rücken stoßen kann. In den Augen der Bibel ist das dasselbe. Das gemeinsame Essen war also gewissermaßen die praktische Verwirklichung der Gemeinschaft. Schlagen wir kurz 1. Korinther 11 auf. Ich möchte euch etwas zeigen, das meines Erachtens manchmal übersehen wird. Die Christen in Korinth waren lebhaft und enthusiastisch, aber es fehlte ihnen manchmal etwas an Feingefühl. Beispielsweise waren sie glücklich, wenn der Segen des Herrn auf ihnen ruhte, obwohl in ihrer Mitte alle Arten von Ehebruch vorhanden waren. Und auch vom Abendmahl hatten sie recht sonderbare Vorstellungen. Immer, wenn sie zum Abendmahl zusammenkamen, brachte jeder sein eigenes Essen mit und fing an zu essen, während andere hungrig waren. Einige tranken auch zu viel Wein und waren vermutlich ein wenig betrunken. Das war in ihren Augen das Abendmahl. Paulus sagt in 1. Korinther 11 zu ihnen: Glaubt ja nicht, das sei das Abendmahl. Abendmahl miteinander zu feiern ist etwas ganz anderes. 1. Korinther 11, 20-21. Wenn ihr also an einem Ort zusammenkommt, so heißt das nicht das Herrenmahl essen. Denn jeder nimmt beim Essen seine eigene Mahlzeit vorweg, so dass der eine hungrig bleibt, während der andere trunken ist. Anschließend erklärt er ihnen, was es eigentlich heißt, miteinander Abendmahl zu feiern. Doch die beiden eben gelesenen Verse sind meines Erachtens der Beweis dafür, dass die Christen der Gemeinde zu Korinth zusammenkamen. Jeder brachte sein eigenes Essen mit. was ja auch bei uns heute in manchen Gemeinden üblich ist, sie aßen miteinander, nicht um damit in der rechten Weise das Abendmahl zu feiern, sondern als natürliche Ausdrucksform ihrer Gemeinschaft. Paulus übte keine Kritik an der Gemeinschaft an sich. Vermutlich hatte er etwas gegen die Trunkenheit, aber er sagte, glaub nicht, diese Art Gemeinschaft sei das Abendmahl, so wie es sein soll. Gehen wir nun weiter und beschäftigen wir uns nun mit der vierten Säule des Gemeindealltags, mit dem Gebet. Wie ich es verstehe, ist Lehre die erste Notwendigkeit der Ortsgemeinde und Gebet der erste nach außen gerichtete Dienst der Ortsgemeinde. Der erste kollektive Dienst der Ortsgemeinde ist das Gebet. Paulus sagt in 1. Timotheus 2,1: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Ich werde euch gleich zeigen, welche Anweisungen Paulus Timotheus im nächsten Kapitel über die praktischen Angelegenheiten der Ortsgemeinde gibt, die er das Haus Gottes und die Gemeinde des lebendigen Gottes nennt. Er sagt: Ich schreibe dir diese Dinge, um dir zu sagen, wie du die Angelegenheiten einer Ortsgemeinde regeln sollst. Nach dem einführenden ersten Kapitel sagt er am Anfang des zweiten Kapitels: Ich ermahne nun vor allen Dingen. Der vorrangige Dienst einer Ortsgemeinde ist was? Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen, die man unter einem Sammelbegriff zusammenfassen kann, nämlich Gebet. Und ich glaube, dass dies die Wahrheit ist. Der erste Dienst einer Gruppe von Christen, die im Namen des Herrn Jesus Christus zusammenkommen, nachdem sie in angemessener Weise unterwiesen worden sind, ist das Gebet. Gebet für wen? Gebet für alle Menschen. Wie ich es verstehe, erwartet Gott, dass die Gemeinde ein Zentrum des Gebets ist, ein Kraftwerk, von dem die Kraft effektiver Fürbitte in die ganze Welt strömt. Aufgrund biblischer Überlegungen und persönlicher Beobachtungen bin ich davon überzeugt, dass der Leib Christi eine ganz andere Beziehung zur Welt hätte, wenn er diese Funktion wahrnehmen würde. Wenn du genug für die Menschen betest, kommt der Punkt, an dem sie etwas in dir spüren, auf das sie dann reagieren. Doch wenn du auf die Menschen zugehst, um ihnen Zeugnis zu geben und ihnen zu dienen, ohne für sie zu beten, stehen sie dir ganz anders gegenüber. Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass der erste und vorrangige Dienst einer Gruppe von Christen darin besteht, zu beten und nicht den Umgekehrten zu predigen. An erster Stelle steht die Lehre, jedoch nicht als Dienst, sondern um einen Mangel Abhilfe zu schaffen. Aus der Lehre heraus entsteht das Gebet. Das Gebet ist der erste konkrete Dienst des Leibes Christi, ein nach außen gerichteter Dienst, der aus der Lehre heraus wächst. Wenn man das Wort Gottes sät, wird immer etwas daraus herauswachsen, und was man sät, wird geerntet werden. Wenn man in den Herzen der Christen die ganze Wahrheit des Wortes Gottes sät, werden sie unweigerlich darauf reagieren. Als Reaktion darauf werden sie aktiv werden. Aber ihre Aktivität wird dem entsprechen, was gesät worden ist. Lesen wir 1. Timotheus 3, 14 bis 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Warum schrieb Paulus diesen Brief? Damit Timotheus wisse, wie man sich im Haus Gottes verhält. Paulus sagt weiter, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist ein gewaltiges Statement, auf das ich jedoch an dieser Stelle nicht näher eingehen kann. Jedenfalls soll dieser Brief die Gläubigen darin unterweisen, wie sie sich in ihren Gemeinden oder Gruppierungen vor Ort zu verhalten haben. Der erste Dienst der Gläubigen ist das Gebet. Schlagen wir kurz Jesaja 56 auf. Dort finden wir einen sehr, sehr schönen Vers, eines jener wunderbaren und poetischen Worte des Propheten Jesaja. Im vorangehenden Vers ist von jenen die Rede, die fremd und ausgestoßen und unerwünscht sind. Und nun sagt der Herr durch Jesaja, Vers 7, Sie sollen sich nicht unerwünscht und ausgestoßen oder abgelehnt fühlen, denn die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das Haus Gottes, die Gemeinde, soll also ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Und ich sage euch eins, wenn sich Gottes Volk erfreut in seinem Bethaus, wird dies eine Freude sein, die Prüfungen und Schwierigkeiten standhält. Für Christen gibt es noch andere Arten von Freude, die jedoch Prüfungen nicht standhalten können. Doch wenn wir uns von Gott in seinem Bethaus erfreuen lassen, wenn Gottes Volk wirklich Freude am Gebet hat, steht es geistlich gesehen auf festen Füßen. Als ich mich aus einem, wie ich es nennen möchte, christlichen Heidentum heraus bekehrte, also aus der vollständigen Unkenntnis Gottes und der Dinge Gottes, obwohl ich 25 Jahre lang Mitglied einer Kirche gewesen war, gefiel mir das Gebetstreffen immer am allerbesten. Das Gebetstreffen wollte ich um keinen Preis versäumen. Das war meinem eigenen Wesen eigentlich völlig fremd. Ich erinnere mich noch, wie ich als Ungläubiger einmal davon hörte, dass einige Leute in ein Gebetstreffen gingen. Ich war mein Leben lang noch nie in einem Gebetstreffen gewesen. Ich wusste gar nicht, was das war. Und soweit ich es verstand, wollten diese Leute eine Stunde lang dort bleiben. Wisst ihr, was ich sagte? Wie kann es sein, dass man so viel zum Beten hat, dass man gleich eine ganze Stunde dort bleiben muss? Doch als ich mich bekehrte und im Heiligen Geist getauft wurde, war das eine der Revolutionen, die sich augenblicklich in meinem Innersten vollzogen. Nun wollte ich kein Gebetstreffen mehr versäumen. Und ich muss sagen, dass Gott mich in seinem Bethaus erfreute. Gehen wir zurück zu 1. Timotheus und sehen wir uns den nächsten Vers an. Dort finden wir etwas, das der Leib Christi meiner Meinung nach auch vernachlässigt hat, was ihm und seinem sozialen Umfeld sehr geschadet hat. Als erstes Gebetsanliegen wurden ja alle Menschen genannt. In Vers 2 heißt es dann, für Könige und alle, die in Autorität stehen. Also nicht für Prediger, nicht für Missionare und nicht für die Kranken. Das erste konkrete Gebetsanliegen der Ortsgemeinde sind all jene, die in Autorität stehen. Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht. Ich war in Gemeinden und predigte dort und fragte die Leute dann, wie viele von euch haben in der vergangenen Woche mindestens einmal für ihr Regierungsoberhaupt und dessen Angelegenheiten gebetet und sich zu diesem Gebet auch Gedanken gemacht. Meistens heben auf diese Frage hin nicht einmal 20% der Anwesenden die Hand. Wenn es 20% sind, ist es schon außergewöhnlich. Was tun diese Leute? Sie missachten das oberste konkrete Gebetsanliegen. Bruder Don, und wenn sein Name hier auf der Kassette genannt wird, wird ihm das nicht peinlich sein, aber Bruder Don trafen wir zum ersten Mal in Australien. Ich predigte dort. Ich predigte über das Gebet für jene, die in Autorität stehen. Ich sagte am Ende, wie viele von euch beten regelmäßig für die Königin von England und alle Staatsoberhäupter des Commonwealth? Von etwa 150 Leuten hoben ungefähr 5 zögerlich die Hand. Don war nicht unter ihnen. Ungefähr ein Jahr später traf ich ihn hier in der Gegend noch einmal. Er hörte wieder einer meiner Predigten zu und sagte anschließend, »Bruder, du wirst mich nicht noch einmal kalt erwischen. Du hast mich einmal erwischt, aber kein zweites Mal. Wenn wir in unserer Familie beten regelmäßig und täglich für die Regierungsoberhäupter.« Er hat die Botschaft also verstanden. Doch in diesem Punkt liegen die meisten Christen immer noch schief. Sie kritisieren ständig alles Mögliche, doch Gebet ist ihnen fast unbekannt. Ich sage oft zu den Leuten, wenn ihr die Zeit, die ihr euch zum Kritisieren nehmt, mehr zum Beten nehmen würdet, hättet ihr weniger zu kritisieren. Gott sei Dank sind die Menschen, die ihr kritisiert, in ihren Aufgabenbereichen weitaus treuer als ihr. Denn wenn das Oberhaupt dieser Nation und auch andere Regierende bei der Verwaltung ihrer Nationen nicht treuer wären als die Christen in ihrem Gebet für sie, gäbe es ein großes Chaos. Das Leben einer Ortsgemeinde, wie es das Neue Testament sieht, ist ganz einfach, praktisch und effektiv. Im Römerbrief heißt es einmal, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Säkulare Autorität oder Macht ist von Gott verordnet. aber es ist unsere Aufgabe, durch unsere Gebete dafür zu sorgen, dass sie so agiert, wie Gott es möchte. Wenn wir keine Regenten und Regierungsoberhäupter hätten, würde in unserer Nation wie in allen anderen Nationen auch das Chaos regieren. Es ist der Gnade und Vorsehung Gottes zu verdanken, dass wir säkulare Autoritäten haben, und wir haben die Verantwortung, für sie zu beten. Ich könnte nun 2 Stunden lang über dieses Thema predigen, das will ich jedoch nicht tun. Ich will euch nur darauf hinweisen, was das Bild von der Ortsgemeinde umfasst, die zusammenkommt und sich trifft. Es ist wichtig festzuhalten, dass sie Lehre empfangen haben, dass sie Gemeinschaft miteinander pflegten und miteinander essen. Was tun sie unter diesen Rahmenbedingungen? Sie beten. Man könnte nun sagen, das ist aber nicht besonders geistlich. Nun, wir gehen ins Gebetstreffen und nehmen unsere Liste mit Anliegen mit und beten dann dort. Ja, aber die Atmosphäre dort ist oft eisig. Es ist nur eine religiöse Übung, weil das gemeinsame Gebet keine gemeinsame Grundlage hat. Doch wenn man aus der Lehre, der Gemeinschaft und dem gemeinsamen Essen heraus betet, ist das etwas ganz anderes. Der entscheidende Punkt beim Beten ist nicht die Frage, was möchtest du, dass Gott tut. Denn wenn jeder von uns eine halbe Stunde Zeit hätte, um Gott zu sagen, was er tun soll, würde uns schon bald nichts mehr einfallen. Was ist der springende Punkt? Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir wissen, dass Gott tun wird, was wir von ihm erbitten. Es ihm dann zu sagen, ist kein besonderes Problem mehr. Und dieser Punkt, dieser Ort, ist der Ort der Gemeinschaft. Lesen wir Matthäus 18, 19 bis 20. In Vers 17 spricht er von der Ortsgemeinde. In Matthäus 18, 17 erwähnt Jesus das einzige Mal überhaupt die Ortsgemeinde und dann gleich 2-mal in einem Vers. Das ist die einzige Bezugnahme auf die Ortsgemeinde überhaupt. Dann sagt Jesus eben im Kontext der Ortsgemeinde: Wiederum sage ich euch, wenn 2 von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, genauer, wo 2 oder 3 durch den Heiligen Geist zusammengebracht worden sind, um sich um mich, vertreten durch meinen Namen, herum zu versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn 2 eine Harmonie erzielen können, Gemeinschaft miteinander haben, miteinander in Einklang stehen und eine Übereinstimmung erzielen, wenn sie eins werden, wird all das geschehen, was sie erbitten. Harmonie ist die Grundbedingung für effektives gemeinsames Gebet. Das ist die korrekte Bedeutung des griechischen Worts Übereinkommen in diesem Vers. Von diesem griechischen Wort leitet sich unser Wort Sinfonie ab, etwas, das ein harmonisches Ganzes bildet. Wenn 2 Menschen miteinander harmonieren, sind ihre Gebete unwiderstehlich. Der Teufel möchte uns mit allem Möglichen beschäftigen, nur nicht mit dem, was wirklich wichtig ist. Ich denke, der Teufel hat keine Angst vor Gebetstreffen, kein bisschen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass in den meisten Gemeinden die meisten Gebete, die gesprochen werden, an der Zimmerdecke hängen bleiben. Gott hört sie nicht, denn ein Studium der Schrift macht deutlich, dass Gott ziemlich hohe Anforderungen an Gebete stellt, die er hört. Und er sagt, wenn ich sie höre, dann erhöre ich sie auch. Der Teufel hat Angst davor, dass 2 Menschen miteinander harmonieren. Und nur, wenn 2 Menschen, das können auch Mann und Frau sein, wenn 2 Menschen sich dem Punkt nähern, an dem sie in Harmonie miteinander sind, wird der Teufel noch 50 weitere Dämonen ins Feld schicken, um diese Leute davon abzuhalten, diese Harmonie vollends zu erzielen. Ihr kennt das, ich sehe, wie etwa 15 Leute gleichzeitig nicken. Nun wisst ihr, warum das so ist. Lasst euch nicht entmutigen. Ihr wurdet erst dann zur Bedrohung für den Teufel, als schon fast Harmonie zwischen euch herrschte. Aber vergesst nicht, fast in Harmonie ist noch nicht ganz in Harmonie. Hört euch einmal an, wie das klingt, wenn 2 Instrumente fast miteinander harmonieren und nur ein klein wenig unterschiedlich gestimmt sind. Gehen wir nun weiter. Ich möchte mich als nächstes mit dem Unterschied zwischen Hausgemeinde und Stadtgemeinde beschäftigen. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Ich möchte nicht allzu ausführlich darauf eingehen, aber doch auf bestimmte offensichtliche Bedingungen hinweisen, die erfüllt sein müssen. Die vielen tausend und abertausend Hauskreise, Hausgebetsgruppen und Bibelkreise in unserem Land und in anderen Ländern kann man gar nicht mehr zählen. Dahinter steckt keine menschliche Planung. Ich denke, das hat keine Denomination bewusst vorangetrieben. Die meisten Denominationen haben sogar Angst vor dieser Entwicklung, einige bekämpfen sie sogar, und dennoch geschieht es. Wie ich es sehe, kann so eine Entwicklung nur zwei mögliche Urheber haben: Gott oder den Teufel. So wie ich den Teufel sehe, kann ich es kaum glauben, dass er tausende und abertausende Menschen im ganzen Land zusammenbringt, die in Gruppen zu unserem Herrn Jesus Christus beten. Also bleibt für mich nur die Alternative, dass Gott dahinter steckt. Ich persönlich möchte nicht gegen Gott kämpfen, aber ich glaube, dass, obwohl diese kleinen Gebetsgruppen ungemein vollmächtig sind und ein gewaltiges Potenzial haben, bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. Den Ausdruck Gemeinde im Haus findet man an vier Stellen im Neuen Testament. Zunächst in Römer 16,5 und 1. Korinther 16,19. In beiden Stellen sind Aquila und Priscilla die Hauseigentümer und somit die Hausherren. In Kolosser 4,15 war ein gewisser Nymphas der Hausherr. In Philemon 2 ist von Philemons eigenem Haus die Rede. Manche Leute verstehen unter einer Hausgemeinde, dass man sich am Dienstagabend um 19.30 Uhr und am Sonntagabend um 18.30 Uhr bei Bruder Smith zu Hause trifft. Ich persönlich glaube nicht, dass mit dem Begriff Gemeinde im Haus das gemeint ist. Denkt daran, Gemeinde heißt die Versammlung. Wie ich es verstehe, bezeichnet der Begriff Gemeinde im Haus, dass eine Gruppe von Christen in geordneter Gemeinschaft in einem Privathaus lebt. Ob sie dabei regelmäßig Treffen abhielten oder nicht, ist irrelevant. Es war ihre Gemeinschaft in diesem Haus unter dem Haupt Jesus Christus im Heiligen Geist, die eine Gemeinde im Haus bildete. Das war nicht annähernd so künstlich und erzwungen wie einige sogenannte Hausgemeinden, denen wir heutzutage begegnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, doch ungefähr einmal pro Woche begegne ich jemandem, der sagt, ich bin da und da Mitglied einer neutestamentlichen Gemeinde, und ich denke mir, o Herr, ich wünschte, er wäre es nicht. Es liegt meines Erachtens nicht in der Macht eines Menschen oder einer Gruppe, eine neutestamentliche Gemeinde ins Leben zu rufen. Wie ich es verstehe, und ich erklärte das bereits in einer früheren Lehreinheit, hat man gar keine Wahl, wenn man an seinem Wohnort zum Leib Christi gehört. Man gehört dazu, sobald man zu Jesus Christus gehört. Und der Leib Christi oder die Gemeinde in dieser Stadt setzt sich aus allen Gläubigen dieser Stadt zusammen. Wenn man nun eine Gruppierung von 15 Erwachsenen und 3 Kindern bei irgendjemandem Hinterhof als neutestamentliche Gemeinde bezeichnet, ist dies im Grunde eine Karikatur der Wahrheit. Doch auf eine Gruppe von Menschen, die als Gemeinschaft in einem Privathaus wohnt, von denen es in unserem Land heutzutage sehr viele gibt, würde die Bezeichnung Gemeinde in einem Haus viel besser passen. Es geht darum, dass Gläubige in geordneter Gemeinschaft in einem Privathaus zusammenleben. Wie ich es verstehe, sind diese Kleingruppen, ob sie nun tatsächlich eine Art Lebensgemeinschaft bilden oder ob sie sich regelmäßig bei Schwester Smith oder Bruder Jones zu Hause treffen, um Lehre zu haben und zu beten, es sind die Zellen, aus denen sich der Leib, der die Gemeinde ist, zusammensetzt. Ich halte sie deshalb für außerordentlich wichtig, denn, auf den menschlichen Körper übertragen gilt, der Körper ist nur dann gesund, wenn auch seine Zellen gesund sind. Dasselbe gilt für den geistlichen Bereich. Wenn die Zellen nicht gesund sind, kann auch die ganze Gemeinde nicht gesund sein. Wenn man keine geistlich gesunden Familien hat, kann man auch keine geistlich gesunde Gemeinde haben. Man kann keine gesunde Gemeinde aus kranken Familien aufbauen. Wenn in den Häusern der Gläubigen Ordnung und Harmonie fehlen, kann es auch keine geordnete, harmonische Ortsgemeinde geben. Andererseits sind diese Kleingruppen, diese Zellgruppen, nicht die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist mehr als alle Gruppen zusammengenommen. Und einige Menschen haben den Fehler gemacht, sich mit der Tatsache zufriedenzustellen, dass sie eine nette kleine Gruppe haben, die sich dreimal pro Woche zur Gemeinschaft und zum Gebet trifft. Danken wir Gott dafür, aber glauben wir nicht, dass das das eigentliche Ziel sei. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist etwas viel Größeres und viel schwerer zu erreichen als das. Das Ziel ist, dass alle Gläubigen, alle Gruppen und Gruppierungen der jeweiligen Stadt oder Region ein organisches Ganzes bilden. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass das Neue Testament zwar die regelmäßige Gemeinschaft der Gläubigen in Privathäusern anerkennt, aber uns dennoch nicht gestattet, uns damit zufrieden zu geben, so als hätten wir damit unser Ziel erreicht. Ich habe mich eingehend mit diesem Thema befasst und werde euch nun 8 verschiedene Gründe nennen, aus denen im Neuen Testament alle Gläubigen einer Stadt oder einer Region ganz normal und ganz natürlich zusammenkamen, nicht bei irgendjemandem zu Hause, sondern als Versammlung aller Gläubigen. Und in vielen Fällen müssen dabei 15.000 oder 20.000 Menschen zusammengekommen sein. Man schätzt, dass die Gemeinde in Antiochien und Syrien zur Zeit, als Paulus und Barnabas dort ein- und ausgingen, mindestens 40.000 Menschen zählte. Die Gemeinde in Jerusalem muss wohl mehr als 50.000 Mitglieder gehabt haben. In Korinth schätzt man ein Minimum von 25.000 Christen, und dennoch spricht Paulus in seinen Briefen an die Korinther davon, dass die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt. Er denkt dabei nicht an eine Kleingruppe oder an einen Hauskreis. Sehen wir uns hierzu kurz einige passende Passagen an. 1. Korinther 14, 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt. Wir brauchen gar nicht weiter zu lesen. Er geht davon aus, dass dies geschieht. Wie gesagt, muss diese Gemeinde vorsichtigen Schätzungen zufolge mindestens 25.000 Personen gezählt haben. Er spricht davon, dass die ganze Gemeinde zusammenkommt. Das heißt nicht notwendigerweise alle 25.000 Menschen, aber es heißt, dass es eine Veranstaltung gab, die allen 25.000 Menschen offen stand, und vermutlich nahmen mindestens 50% davon daran teil. Wir können also davon ausgehen, dass 15.000 Menschen zusammenkamen. Das ist keine Hausgemeinde. Zu welchem Zweck kam die Gemeinde in dieser Größenordnung zusammen? Ich werde die Gründe kurz ansprechen. Den ersten Grund findet ihr 3 Verse weiter in 1. Korinther 14, 26. Der Kontext ist, dass die ganze Gemeinde zusammenkommt. Hier wird nicht ausschließlich auf eine Kleingruppe Bezug genommen. Zitat: Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Ich habe versucht, dies zusammenzufassen. Paulus stellt den Zweck des gemeinsamen Treffens aller Gläubigen so dar, dass sie sich gegenseitig durch ihre jeweiligen Gaben und Dienste auferbauen. Also erster Grund: gegenseitige Auferbauung aller versammelten Gläubigen durch Gaben und Dienste. Den zweiten Grund finden wir in 1. Korinther 11, 22 bis 33. Ich habe diese Passage bereits angesprochen und sagte, dass die Christen in Korinth offensichtlich zu einem gemeinsamen Abendessen zusammenkamen und dies dann als Abendmahl bezeichneten. Paulus sagte: Nein, das ist nicht das Abendmahl. Er hatte nichts dagegen, dass sie zu diesem Zweck zusammenkamen, aber er sagte: Das ist nicht das Abendmahl. Weiters heißt es hier: Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Das spielte sich also nicht in den Privathäusern ab. Und dann kommen seine Anweisungen für das Abendmahl ab Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Und in Vers 33 fasst er seine Anweisungen folgendermaßen zusammen: Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Für mich besteht kein Zweifel, dass Paulus davon ausging, dass in Korinth eine große Gruppe von Christen, mehrere tausend Menschen zusammenkamen, um Abendmahl zu feiern. In einem Privathaus hätte das unmöglich stattfinden können. Es ist absolut unstrittig, dass er nicht von einem Treffen in einem Privathaus ausging, denn er sagt ja: Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Das ist nichts, was in seinen Augen im Rahmen eines Privathauses denkbar gewesen wäre. Der dritte Grund für dieses Zusammenkommen, ja eigentlich die nächsten drei Gründe, hängen alle mit dem zusammen, was ich als mobile Dienste bezeichnet habe. Apostelgeschichte 21, 20 bis 22. Der Apostel Paulus war etliche Jahre von Jerusalem weg gewesen, kam zurück und wandte sich an Jakobus und die Brüder. Jakobus und die Brüder in Jerusalem sagten: Wir müssen ein Treffen ansetzen, damit du der ganzen Gemeinde dienen kannst. Wir lesen in Vers 20, was sie sagten. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, also Paulus: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind. Im Griechischen heißt es wörtlich, wie viele Myriaden, wie viele Zehntausende Juden es sind, die in der Stadt Jerusalem gläubig geworden sind. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrest und sagest, sie sollen weder die Kinder beschneiden noch nach den Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls muss die Menschenmenge zusammenkommen. Das ist keine Kleingruppe. Warum muss sich die Menge treffen, die Menschenmenge? Weil ein mobiler Dienst in der Person des Paulus vom Heiligen Geist in die Stadt Jerusalem geführt wurde, soll auch die ganze Gemeinde in Jerusalem in den Genuss dieses mobilen Dienstes kommen. Es ist die Verantwortung der Leiter vor Ort, die ganze Gemeinde zusammenzurufen und den mobilen Dienst hier in der Person des Apostels Paulus der ganzen Gemeinde zugänglich zu machen. In Apostelgeschichte 14 lesen wir von einem ähnlichen Grund für dieses große Treffen. In Apostelgeschichte 13 und 14 wird die, wie sie landläufig beschrieben, bezeichnet wird, erste Missionsreise von Paulus und Barnabas beschrieben. Am Anfang von Apostelgeschichte 13 werden sie von der Gemeinde in Antiochia unter Handauflegung ausgesandt und dem Herrn anbefohlen. Am Ende von Apostelgeschichte 14 lesen wir von ihrer Rückkehr in die Gemeinde, die sie ausgesandt hatte. Vers 26 bis 28. Und von da segelten sie ab nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Nun, sie waren von den Leitern der Gemeinde durch Handauflegung der Gnade Gottes befohlen worden. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie brachten die Gemeinde zusammen. Das müssen mindestens 15.000 Menschen gewesen sein, vermutlich noch mehr. Und sie erzählten ihnen alles, was auf ihrer Missionsreise geschehen war. Warum? Das ist ganz logisch. Schließlich war das die Gemeinde, die sie ausgesandt hatte, die Gemeinde, die für sie Verantwortung übernommen hatte, die Gemeinde, die in gewisser Hinsicht ihren Dienst sponserte. Sie waren es dieser Gemeinde schuldig, wieder zurückzukommen und zu berichten, was Gott getan hat. Das ist völlig logisch. Es verdeutlicht auch das Prinzip, dass die Leute, die von einer Ortsgemeinde ausgesandt werden, diese auch rechenschaftspflichtig sind. Im Neuen Testament finden wir niemanden, der ausgesandt wurde, aber der Gemeinde, die ihn ausgesandt hat, nicht rechenschaftspflichtig gewesen wäre. Und sogar Paulus und Barnabas mussten zurückkommen und von ihrer Verwalterschaft Zeugnis abgeben und der Gemeinde, die sie ausgesandt hatte, von ihrem Dienst berichten. Einen weiteren, mit mobilen Diensten im Zusammenhang stehenden Grund finden wir in Kolosser 4,16. Wenn Paulus und die anderen Apostel nicht in eine bestimmte Stadt gehen konnten, schrieben sie oftmals einen Brief mit den Anweisungen und Instruktionen, die die Gemeinde in dieser speziellen Stadt benötigte. Und sobald die Ältesten vor Ort diesen Brief bekamen, war es ihre Verantwortung, alle Gläubigen in dieser Stadt zusammenzurufen und den Brief vorzulesen. Vergesst nicht, dass vermutlich mindestens die Hälfte dieser Christen weder lesen noch schreiben konnte. Sie konnten den Brief nicht selbst lesen. Wie erfuhren sie, was darin stand? Von den Leitern. Die ganze Gemeinde kam zusammen. Die Leiter lasen den Brief langsam vor. Zweifellos lasen sie ihn vielleicht ein oder zwei oder dreimal vor. Die Leute sagten, das habe ich nicht verstanden, lies nochmal, wie hat er das gemeint? Und dann antworteten sie ihnen. Aber der Brief stand im Mittelpunkt des Interesses und war Anlass für ein Treffen der ganzen Gemeinde. Lesen wir, wie dies in Kolosser 4,16 beschrieben wird. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Kolosse und Laodicea waren Nachbarstädte im damaligen Kleinasien. Offensichtlich hatte Paulus auch der Gemeinde in Laodicea einen Brief geschrieben, der nicht überliefert ist. Da sie Nachbarstädte waren, hatten sie ähnliche Probleme. Paulus wollte die ganze Fülle seines Rats und seiner Erkenntnis nicht einer einzigen Gemeinde geben. Deshalb teilte er ihn auf zwei Briefe auf und sagte, wenn dieser Brief in Kolosse ankommt, wird er unter euch vorgelesen werden, und wenn ihr damit fertig seid, schickt ihn der Gemeinde in Laodicea, damit er dort vorgelesen wird. Ich habe der Gemeinde in Laodicea auch einen Brief übersandt, der anschließend zu euch geschickt und bei euch vorgelesen wird. Paulus ging also voller Zuversicht davon aus, dass in jeder Stadt die Gesamtheit der Gläubigen zusammengerufen werden würde, damit sie hören würden, wie der Brief, den er an sie geschrieben hatte, laut vorgelesen wird. Ein weiteres Beispiel findet ihr in Apostelgeschichte 15,30. Das möchte ich jetzt nicht lesen. Wir lesen besser 1. Thessalonicher 5,27, eine sehr eindringliche Stelle. Paulus sagt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Es war eine absolute Notwendigkeit, alle Gläubigen zusammenzuholen und ihnen den Brief vorzulesen. Wenn Paulus sagt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, ist das nichts Nebensächliches, nichts Unwichtiges. Auch in Apostelgeschichte 15,30 ist davon die Rede, dass ein Brief an die ganze Gemeinde in Antiochia geschrieben wurde. In Offenbarung 2 und 3 wird deutlich, dass davon ausgegangen wird, dass ein Brief, der an eine der sieben Gemeinden gesandt wird, auch der ganzen Gemeinde vorgelesen wird. Es hat also einen ganz konkreten, praktischen Grund, warum die ganze Gemeinde zusammenkam. Sehen wir uns noch drei weitere Gründe an. Der sechste Grund: Die Gemeinde kam zusammen, um Fragen der Lehre und allgemeine Angelegenheiten zu regeln, die alle Gläubigen betrafen. Schlagen wir Apostelgeschichte 15 auf. Apostelgeschichte 15 widmet sich fast ausschließlich der Frage, was man von den Nichtjuden fordern sollte, die zu Jesus Christus kamen und als Christen anerkannt werden wollten. Einige der Pharisäer sagten, nun, sie müssen Proselyten werden, sie müssen sich dem Gesetz des Mose unterordnen und sich beschneiden lassen. Wenn sie das Gesetz halten, werden wir ihren Glauben an den Messias anerkennen. Doch Paulus und Barnabas sagten, nein, so soll es nicht sein. Deshalb kam die ganze Gemeinde in Jerusalem zusammen, um diese Frage zu regeln. Für mich ist es fantastisch zu sehen, dass sie alle ursprünglich Juden waren. Ein jüdischer Freund sagte einmal zu mir, wenn zwei Juden zusammenkommen, hast du einen Streit, wenn drei Juden zusammenkommen, hast du eine Revolution. Und hier kamen vielleicht 30.000 Juden zusammen. Der Sprachgebrauch ist auffallend. Wenn das nicht die Gnade des Heiligen Geistes war, was dann? Sie gingen davon aus, dass die Gnade Gottes wirksam werden würde. Apostelgeschichte 15,22. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Die ganze Gemeinde kam zusammen. Sie trafen diese Entscheidung. Sie zogen diesen Schluss. Und es war eine sehr knifflige Entscheidung. Was sollte man von den Nichtjuden verlangen, die an Jesus Christus glauben wollten? Es ist schon eigenartig, aber die meisten nichtjüdischen Gläubigen wissen bis auf den heutigen Tag nicht, was von ihnen verlangt wird. Es sind nur vier Dinge: sich zu enthalten von Götzenopfern und vom Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Diese vier Dinge fallen alle in dieselbe Kategorie. Das ist alles, was von nichtjüdischen Gläubigen, die zum Herrn Jesus Christus kommen, in puncto Gesetzesgehorsam verlangt wird. Das ist überaus wichtig, denn die überwiegende Mehrheit von uns sind nicht Juden. Wir sollen wissen, was Gott von uns verlangt. Wir sollen nichts essen, was erstickt wurde oder in dem noch Blut ist. Das Wort Gottes stellt diese Dinge auf eine Ebene mit Unzucht. Ich denke, den meisten von uns hier ist klar, dass Unzucht für Christen außer Frage ist. Dasselbe gilt für Dinge, in denen noch Blut ist und die erstickt wurden. Das ist wirklich bemerkenswert. viele, viele nichtjüdische Gläubige haben keine Ahnung, dass dies von ihnen verlangt wird. Lesen wir weiter, Vers 25. Schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden sind, gut? Vers 28, eine noch erstaunlichere Aussage, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Diese Gruppe jüdischer Gläubiger war absolut einer Meinung in Bezug darauf, was der Heilige Geist wollte. Es ist ein Prinzip, dass Angelegenheiten der Lehre und des praktischen Zusammenlebens, die alle Gläubigen betreffen, in einem Treffen der gesamten Gemeinde geregelt werden müssen. Die Apostel und Ältesten führten vorbereitende Gespräche, doch sobald sie ihrer Meinung nach dem Willen Gottes erkannt hatten, musste dies erst noch von der ganzen Gemeinde bestätigt werden. In 1. Korinther 5 finden wir eine andere Situation vor, in der Paulus verlangte, dass die ganze Gemeinde vor Ort zusammenkommen sollte. Es ist wichtig, auch das festzuhalten. Es gab einen schrecklichen Fall von unmoralischem Verhalten. Ein Mann trieb Inzest mit der Frau seines Vaters. Wir brauchen nicht näher darauf einzugehen, weil es hier nämlich ein paar Punkte gibt, bei denen nicht hundertprozentig klar ist, was Paulus eigentlich dachte, aber es gab einen Fall von eklatanter sexueller Unmoral. Bitte beachtet, dass Paulus diesen Fall nicht vertuschte. Er sagte nicht, man solle sich im stillen Kämmerchen damit befassen. Vielmehr forderte er, diese Sache vor die ganze Gemeinde zu bringen, beim Namen zu nennen und etwas dagegen zu unternehmen. Er sagt in 1. Korinther 5, 1-5, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Ohne jede Frage ging Paulus davon aus, dass die ganze Gemeinde zusammenkam und sein Brief gleichsam als sein Stellvertreter vorgelesen wurde. Im gemeinsamen Treffen aller Gläubigen und nach Verlesung des Briefs des Paulus sollte der Mann, der diese schreckliche Sünde verübt hatte, dem Satan überliefert werden, nicht zur Verdammnis seiner Seele, sondern zum Gericht Gottes in diesem Leben, damit er auf diese Weise zur Buße bewogen und seine Seele letztendlich errettet werde. Man könnte noch viele Aspekte davon herausarbeiten, doch dazu fehlt uns die Zeit. Wir halten auf jeden Fall fest, dass gravierende Unmoral nicht vertuscht und unter den Teppich gekehrt werden konnte. Vielmehr wurde sie mit Namen genannt und ans Licht gebracht. Und vor der ganzen Gemeinde wurde etwas dagegen unternommen. Ich denke, es gibt keine andere Möglichkeit, die Gemeinde reinzuhalten. Ich könnte euch mindestens 4 Städte in den USA und 4 verschiedene Namen nennen, die vielleicht die meisten von euch kennen würden, wo dies nicht getan wurde, obwohl man es hätte tun sollen. Das hatte katastrophale Folgen für den ganzen Leib Christi. Wer meint, er hätte eine bessere Vorgehensweise als Gott, der soll anhand seiner Resultate beurteilt werden. Doch bislang habe ich nichts Besseres gesehen. Die Schrift nennt schließlich noch einen Grund, weshalb man die ganze Gemeinde vor Ort zusammenrufen soll. Matthäus 18, 15-17. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Erster Schritt, sprich mit dem Bruder unter 4 Augen. Wenn er auf dich hört, ist das Problem gelöst und man braucht die Sache nicht weiter zu verfolgen. Wenn er nicht zuhört, dann nimm 2 zuverlässige Zeugen mit, damit alles, was gesagt wird, von den Zeugen bestätigt und registriert wird. Wenn er dann auf dich hört, ist der Fall erledigt und man muss die Sache nicht weiter verfolgen. Wenn er aber nicht auf dich hört, folgt der unausweichliche dritte Schritt, indem man das Ganze vor die Gemeinde bringt. Zitat: Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Auch hier haben wir es wieder mit etwas sehr Ernstem zu tun. Der Bruder, dessen Fall in der rechtmäßigen Ordnung vor die ganze Gemeinde gebracht wird und der sich weigert, den Entschluss der Ortsgemeinde anzunehmen, wird nicht länger wie ein Christ behandelt. Zitat: So sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das ist keine abschätzige Formulierung, das heißt nur, dass er das Recht, als Christ erachtet zu werden, verwirkt hat. Solange er nicht Buße tut und sich der Ortsgemeinde unterordnet, soll man von ihm nicht wie von einem Christen sprechen oder denken. Das ist das massivste Züchtigungsmittel der Ortsgemeinde. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Doch wenn es im Geist Gottes eingesetzt wird, ist es überaus effektiv. Ich habe schon in verschiedenen Gruppierungen erlebt, wie verschiedene Formen von Gemeindezucht angewandt wurden, und bin zu dem Schluss gekommen, dass die geistlichen Züchtigungsmethoden Gottes die einzigen sind, die der jeweiligen Situation gerecht werden und die erforderlichen Resultate hervorbringen. Ich fasse nun diese Gründe rasch zusammen. Die Gründe, weshalb dem Neuen Testament zufolge die ganze Gemeinde einer Stadt zusammengerufen wird. Erstens, um einander durch Gaben und Dienste aufzuerbauen. Zweitens, um miteinander Abendmahl zu feiern. Drittens, um von mobilen Diensten, die die Gemeinde besuchen, auferbaut zu werden. Viertens, um Berichte von mobilen Dienern zu hören, die in die Ortsgemeinde zurückkehren, die sie ausgesandt hat. Fünftens, um Briefe vorzulesen, die mobile Diener der Gemeinde gesandt haben. Sechstens, um Fragen der Lehre und des praktischen Lebens zu regeln, die alle Gläubigen betreffen. Siebtens, um Zucht und angemessene Verhaltensnormen unter den Gläubigen zu bewahren. Achtens, um Streitigkeiten zwischen Gläubigen zu regeln. In Fragen der Lehre, der Zucht, der Moral oder bei Streitigkeiten zwischen Gläubigen ist die Ortsgemeinde, ist die ganze Ortsgemeinde die oberste Instanz. Du fragst nun, wo wurden diese Versammlungen eigentlich abgehalten? Dazu schweigt sich die Bibel aus. Sie sagt nichts darüber. Wir kennen ein paar Orte. Es heißt in Apostelgeschichte 2,46 und 5,42, sie hätten sich im Tempel getroffen. In Apostelgeschichte 19,9 predigte Paulus 1,5 Jahre lang in einer Philosophenschule. In Apostelgeschichte 28 heißt es, sie hätten sich in einem Obergemach getroffen. Doch entscheidend ist, dass es uns die Bibel deshalb nicht sagt, weil es nicht wichtig ist. Jeder Ort, der die Anforderungen erfüllt, ist geeignet. Bezeichnend ist jedoch, dass im Neuen Testament kein einziges Mal davon berichtet wird, dass Gläubige ein Gemeindehaus oder eine Kirche gebaut hätten. Soweit ich die Kirchengeschichte verstehe, in der ich mich nicht übermäßig gut auskenne, entstand der erste Bau, der konkret als Kirche errichtet wurde, im Jahr 222, also gut 200 Jahre nach Pfingsten. Das ist umso bemerkenswerter, da die Völker, unter denen die Christen lebten, eine Bautradition hatten. Die Juden bauten Synagogen, die Heiden bauten Tempel. Doch die Christen, die entweder jüdische oder heidnische Wurzeln hatten, bauten nichts. Das ist bemerkenswert, und ich denke, das müssen wir angesichts dessen, was Gott heute in unserem Land tut, in Betracht ziehen. Abschließend möchte ich noch auf etwas hinweisen. Damit diese Art Gemeinschaft, nämlich dass der ganze Leib an einem bestimmten Punkt zusammengerufen werden kann, damit diese Art Gemeinschaft effektiv ist, müssen alle Leiter vor Ort eine enge und regelmäßige Gemeinschaft miteinander pflegen. Wenn ihr euch in eurer Freizeit die Bibelstellen in eurer Studienhilfe ansieht, werdet ihr feststellen, dass man davon ausging, dass die Ältesten einer Stadt oder Region in der Lage waren, sich zu treffen und eventuell auftauchende Probleme zu diskutieren. Wo diese Gemeinschaft der Leiter vor Ort fehlt, ist die Gemeinde nur eine Ansammlung isolierter kleiner Gruppen und Zellen, die nie innerhalb eines Leibs ein Ganzes bilden und somit auch nicht als Leib funktionieren können. Das ist eine absolut grundlegende Bedingung für die Funktionsfähigkeit der Ortsgemeinde. Die Gemeinschaft der Leiter vor Ort, die sich gegenseitig anerkennen, sich treffen, sich austauschen, ihren Gemeinden dann von diesen Treffen berichten und dafür sorgen, dass die gemeinsam gefällten Entscheidungen auch in die Praxis umgesetzt werden.